Bild stürzte auf die Straße. Die Aufregung, die überall herrschte, die geballten Menschenknäuel, aus denen Gewehre blitzten, verwirrten ihn aufs Höchste. Von irgendwo drang das Fauchen des wilden Tieres an sein Ohr. Er rannte durch die Berthold-Schwarz-Straße zum Münster. Er versuchte, sich dorthin zu retten, wohin sich seit jeher jene Menschen begeben, die von ihren eigenen Taten, von ihrem eigenen Gewissen wie von Furien gehetzt sind. Was folgt, ist bitter. Doch denkt nicht allzu schlecht von unserem Seelenhirten. Auch er hat seine Qualitäten. Auch er hatte seine Ideale ein Schluck steiniger. Treten Sie ein, Ilja. Es ist dunkel, hier doch kühl. Ich will nicht stören, Herr Pfarrer. Wundern Sie sich über die Waffe nicht. Der schwarze Panther der Frau Zachanassian schleicht herum. Ich suche Hilfe. Ich fürchte mich. Fürchten? Wen? Die Menschen. Dass die Menschen Sie töten, Ill? Sie jagen mich. Wie ein wildes Tier. Man soll nicht die Menschen fürchten, sondern Gott. Nicht den Tod des Leibes, den der Seele. Es geht um mein Leben. Der Wohlstand steht auf. Das Gespenst ihres Gewissens. Die Leute sind fröhlich. Die Mädchen schmücken sich, die Burschen tragen bunte Hemden. Die Stadt bereitet sich auf das Fest meiner Ermordung vor. Und ich krepiere vor Entsetzen. Positiv. Nur positiv, was sie durchmachen. Es ist die Hölle. Die Hölle liegt in ihnen. Weil sie ein Mädchen um Geld verraten haben, einst vor vielen Jahren, glauben sie, auch die Menschen würden sie nun um Geld verraten. Sie schließen von sich selbst auf andere. Der Grund unserer Furcht liegt in unserem Herzen, liegt in unserer Sünde. Wenn sie dies erkennen, besiegen sie, was sie quält. Sie, Methofers, haben sich eine Waschmaschine angeschafft? Kümmern Sie sich nicht darum. Auf Kredit? Kümmern Sie sich um die Unsterblichkeit Ihrer Seele. Stockers, einen Fernsehapparat. Durchforschen Sie Ihr Gewissen, gehen Sie den Weg der Reue. Nun muss ich meines Amtes walten, Ill. Eine zweite Glocke. Der Ton ist hervorragend, voll und kräftig, positiv, nur positiv. Auch Sie, Pfarrer! Auch Sie! Knie! Wir sind schwach, Christen und Heiden. Knie! Die Glocke dröhnt im Dünnen, die Glocke des Verrats! Der Panther! Jag ihn! Jag ihn, den Panther!